Kriti Karachakriti hören wir nun von der südindischen Sängerin Madurai Shanmukha Vadivu Subbalakshmi, in Indien einfach nur als MS bekannt. MS Subbalakshmi stammt aus einer Musikerfamilie. Ihre erste Tonaufzeichnung machte sie im Alter von nur 10 Jahren, datiert auf das Jahr 1926. Vor der berühmten Madras Music Academy präsentierte sie sich 1929. Das war zu jener Zeit eine Ausnahme, war diese Institution berüchtigt für ihren diskriminierten Selektionsprozess. Subbalakshmi war die erste Künstlerin überhaupt, die 1998 Indiens höchste Auszeichnung, den zivilen Verdienstorden Bharat Ratna, erhielt. Erstmalig wurde diese Auszeichnung 1954 an den zweiten Präsidenten Sarvepalli Radhakrishna der noch jungen Demokratischen Republik Indiens vergeben. Aus der CD Live at Russia Volume 1, veröffentlicht von dem indischen Label Saregama im Jahre 2005, hören wir MS Subbalakshmi mit dem Tyagarajakriti Pakalla Nilabadi. Yeah. die Sängerin Gangubai Hangal im Juli 2009 im Alter von 97 Jahren nach langer Krankheit verstarb, wurden Stimmen laut, die bekundeten, dass die Ära der Frauenpower in der indisch-klassischen Musik zu Ende sei. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Welt der indisch-klassischen Musik ausschließlich von Männern dominiert. In ihren Memoiren schreibt Gangubai Hangal, wenn ein männlicher Sänger ein Muslim ist, wird er Ustad genannt. Ist es ein Hindu, wird er Pandit. Aber Frauen wie Kesarbai und Mogubai werden einfach nur Bais genannt. Von dem Rebell Gangubai Hangal, Kanewali, wurden die geschlechterspezifischen Barrieren in der nordindischen Klassik durchbrochen. Gangubai wird auch als der Vater des Khayals bezeichnet, dem modernen Gesangsstil der Hindustani-Musik. Die Tochter von Ambabai, einer Sängerin der südindischen Klassik, hatte nach verschiedenen Lehrern bei Swai Gandharv über 15 Jahre Unterricht. Gangubai Hangal wurde damit der Doyen der Kirana Gharana, einer der indischen Musikschulen. 1924 präsentierte Gangubai Hangal im jungen Alter von 12 Jahren in einer Gesangsgruppe für Mahatma Gandhi das Begrüßungslied bei einem Treffen des indischen Nationalkongresses in Belguam. 1933 gelang ihr mit einem Konzert der Durchbruch. Inmitten ihrer künstlerischen Laufbahn veränderte sich ihre Stimme nach einer Krankheit zu einem tiefen, androgynen Klang, eher vergleichbar dem Timbre einer Männerstimme. Trotz ihrer Durchsetzungsstärke fühlte sich Gangubai der Tradition verpflichtet und verstand Musik als eine Art Gottesdienst. Noch im hohen Alter von 94 Jahren gab sie ihr letztes Konzert. Die Ähnlichkeit von Gangubai Hangal mit dem Timbre einer Männerstimme verdeutlicht uns im Folgenden ein Duett mit Ustad Amir Khan. Amir Khan lebte bis 1974 und war ein stilprägender Sänger der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik. Er verknüpfte die traditionelle Form des Drupads mit der Lebendigkeit des Khayals. Besonders in langsamem Tempo, wie Lambit, kommen die klangästhetischen Details zur Geltung. Amir Khan bevorzugte den uns im Westen bekannten 4x4er-Rhythmus Ektal. Das folgende Gesangsbeispiel eines Khayals im Gesangswechsel mit Gangubai Hangal ist in der Raga-Form Marwa, ein Sechston-Raga. Die fünfte Stufe Pa entfällt. Die Betonung dieses Ragas liegt auf der sechsten Stufe da. Für westliche Ohren ungewohnt vermittelt sich der Klangcharakter der erweiterten Durtonart A mit Rückkehr zum Grundton Sa, dem C. Die Aufnahme aus der CD Classical Vocal Ustad Amir Khan und Gangubai Hangal ist beim Label Inreco in den 90er Jahren erschienen. I Frau Dr. Rekha Singh aus der Fachabteilung für Philosophie der B.R. Ambedkar Bihar Universität formulierte in ihrem Aufsatz Status of Women in Indian Society treffend, dass die Qualität einer Zivilisation darin abzulesen ist, welche Stellung man den Frauen in der Gesellschaft gibt. In Indien haben die Frauen mit den politischen Veränderungen durch Reformer wie Raja Ram Mohan Roy, erlebte von 1772 bis 1833, oder Mahatma Gandhi und Rabindranath Tagore per Gesetz eine Gleichstellung, das heißt Wahlrecht, freie Berufswahl und Bildungsanspruch. Die Verbannung hinter den heimischen Herd scheint aufgehoben. Indien wäre aber nicht das Indien ohne seine Widersprüche. In der indischen Malerei dokumentiert sich ihre jeweilige Zeit, zum Beispiel das 4. bis 6. Jahrhundert, der sogenannten Gupta-Periode. Hier waren bereits Frauen politisch aktiv, oder in der Vyachanagar-Periode, dem 14. bis 16. Jahrhundert, in der Frauen im Wrestling trainiert wurden und bewaffnet waren, bis ins 19. Jahrhundert das koloniale Indien, in der indische Königinnen wie Lakshmi Bai von Jhansi oder Halya Bai Holkar von Indore an kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt waren. Aus westlicher Sicht existiert in Indien auch ein verklärtes Frauenbild des ewig weiblichen Göttlichen. Schon in der epischen Zeit gab es keine religiöse Handlung ohne Beteiligung der Frauen. Mit den Ashtangikas, den 8 Heroinen, zeigt sich ein Frauenbild, das wir auch noch heute in Indien antreffen. In Kategorisierungen der wartenden, aufopfernden, gleichsam bestimmenden Liebenden prägen bis heute die Künste das Selbstverständnis vieler Inder mit dem Begriff der göttlichen Liebe im Zusammenspiel von klassischem Tanz, Musik, Malerei und Literatur.